minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Herzlich willkommen zu Radio A, eurem Lieblingsradio hier auf dem Querfunk 104,8 MHz oder im Livestream unter querfunk.de. Ja, heute ist der 10. April. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es eine Wiederholungssendung. Genau. Wir wünschen euch heute viel Spaß mit unserer Sendung, aber bevor es losgeht, erzähle ich euch noch, welche Themen wir für euch haben. Zum einen Lützerath, da habt ihr vielleicht schon mitbekommen, da soll auch gebaggert werden und so ein Dorf, gleichnamiges Dorf, geräumt werden. Dann haben wir regionales Schwerpunktthema, da geht es zum einen um den 18.03., also der Tag der politischen Gefangenen, und um eine Kundgebung gegen Krieg, also dem Ukraine-Krieg. Und als überregionales Thema haben wir dann noch die Ukraine mit einem Interview. Ja, und damit geht's auch los mit der Sendung. Ich glaube, ich träume, es sind noch Bäume, Wälder überall, ich merke auf einmal, ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier, da bleibt mir nur eins. Ausflug ins Grüne, ich glaub, mir wird übel. Es sind Flora und Fauna, die meine Laune vermiesen. Ich will raus und die Tauben erschießen im Park. Nee, wieder Wald. Du kriegst Frühlingsgefühle, sind die Blumen am Blühen. Ich hingegen schieb Krise, kriege Lust zu planieren. Hörst du die Sträucher rascheln, hörst du die Äste knacken? Wenn wir Bäume fällen, Platz für die Städte schaffen. Hab das über alles in der Welt. Fick die Sonne, wir verdunkeln und das Himmelszelt. In die Seen kippen wir Benzin. Asphalt macht Spaß, grau ist das Feuer grün. Zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Da ist der Metromensch, da gibt's nur Ding und Glück. Zurück zum Beton, zurück zum Beton. Ich glaube, ich träume lauter scheiß Bäume und sie umsäumen eine Bauernhofsscheune. Ich muss kotzen, wenn ich ein Pferd seh. Ich brauche Kaugummi, ich brauche Fernsehen. Und es wird niemand auf Holzwege. Ich muss wieder in den Lift, zurück auf die Rolltreppe. Das grelle Neonlicht vernichtet jede Finsternis. Ich bestelle etwas Noppenschaum im Internet. Crystal Meth, Synthetik, Ästhetik. Die Natur ist mein Feind auf ewig. Herstellen Dämpfe, seltenes Plastik. Der Schweiß war stärker. Ich bin ein Stadtmensch. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Da ist ein Mikromensch, da gibt's nur Sieb und Glück. Zurück zum Beton, zurück zum Beton. Alles außerhalb der Zivilisation ist schwarz und böse. Die Wälder und Fluren dieser Welt sind Satans Kirche. Blut trägt den Waldboden, die Väter zerhacken ihre eigenen Kinder, wenn sie die Nester verlassen. Die Tiere kennen nur das Recht des Stärkeren. Jede Pflanze will die andere zum Welken bringen. Sie recken sich zum Licht, doch werfen Schatten nach unten, saugen ihren Nachbarinnen ihren Saft aus den Wurzeln. Der Wald würde dich töten, wenn du ihn lässt. Pass auf, dass du nie die betonierten Wege verlässt. Seit Anbeginn der Zeiten, Odysseus Antike, ist die Aufgabe des Menschen, die Natur zu besiegen. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Da ist ein Mischau-Mensch, da gibt's nur Liebe und Glück. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton. Da ist ein Mischau-Mensch, da gibt's nur Liebe und Glück. Zurück zum Beton, zurück zum Beton. glaube, ich träume. So, als nächstes würde ich gerne zu einem Thema zu sprechen kommen, das schon fast retromäßig angehaucht werden kann, weil vor dem Ukraine-Krieg gab es ja noch ein paar andere Themen, die auch eigentlich alle nicht gelöst sind. Zum Beispiel gab es da vorher noch Corona für einige Ältere, die sich erinnern können. Und vor Corona gab es ja auch noch eine Klimakrise, die nie gelöst wurde, sondern ganz im Gegenteil sich eigentlich im drastisch noch verschlimmern befindet. Deswegen würde ich euch gerne zurück noch einmal nach Lützerath einladen. Zunächst einmal wirklich eine Einladung noch mal nach Lützerath. Kommt vorbei, unterstützt die GenossInnen vor Ort. Es gibt jede Menge zu tun und die Menschen dort freuen sich über jede Hand, die vorbeigeschneit kommt. Aber warum möchte ich über Lützerath sprechen? Und zwar geht es um Folgendes. Am 28. März 2022 hat das Oberlandesgericht von Nordrhein-Westfalen in Münster beschlossen, dass die RWE Power AG Grundstücke eines Landwirts in Lützerath zur Gewinnung von Braunkohle im Tagebau Garzweiler abbaggern darf. Davor ist eine Beschwerde von diesem Landwirt und zwei anderen Mietern aus Lützerath am Erstverwaltungsgericht Aachen eingegangen, in denen vorrangig gegen ein Enteignungsverfahren angegangen werden wollte. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, das ist rechtens, die Menschen dürfen enteignet werden, also war die nächste Instanz das Oberverwaltungsgericht in Münster. Aber auch das hat jetzt entschieden, dass es durchaus in Ordnung ist, das Gebiet abzubaggern und hat den Landwirten auch keine weitere Option gegeben, wo diese gegen diese Entscheidung vorgehen können. Interessant dabei zu beobachten ist einfach die Begründung, die dabei gegeben wurden, die natürlich aus rein juristischer Sicht unanfechtbar sind, die aber trotzdem die Frage stellen, wie im 21. Jahrhundert mit dem Bewusstsein, dass Mensch in einer Klimakrise steckt, noch so entschieden werden kann, weil natürlich der Spielraum war da, sich auch dagegen zu entscheiden, zu sagen, wir müssen dem Klimaschutz und den Gesetzen, die für den Klimaschutz jetzt bereits verabschiedet wurden, mehr Priorität einräumen als die Besitzverhältnisse bzw. die Versorgungsverhältnisse. Wobei auch davon von dem Oberverwaltungsgericht ganz klar gesagt wurde, es geht da gar nicht mal so sehr darum, um die theoretische Versorgungsgarantie, die offenbar so oder so nicht gefährdet wäre, sondern es geht schlichtweg um die Tatsache, dass zwei Kraftwerke direkt von dem Braunkohlestrom, der dort abgebaggert wird, abhängig sei. Und dass dieses laut dem Oberverwaltungsgericht für die Allgemeinheit das Interesse da stünde. Auf jeden Fall ist dies eine sehr komische Auslegung und natürlich eine grundsätzlich erstmal richtige und anfechtbare Auslegung, die mir aber einfach die Frage stellt, so kommen wir so weiter? Kriegen wir, indem wir blind Gesetze anwenden, die letztendlich in dem Fall wirklich eher der RWE zugutekommen als den Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur hier in Deutschland, sondern global. Kommen wir so weiter, wenn wir diese weiter blind anwenden, oder müssen wir tatsächlich auch anfangen, unsere Prioritäten zu verlegen? Müssen wir vielleicht anfangen, unsere Gewohnheiten zu überdenken? Weil, und ja, das wird da ganz offensichtlich, die Gesetze schützen letztendlich in diesem Fall ganz plakativ RWE, nicht den Eigentümer, dem Landwirt in Lützerath, auch nicht all den anderen Menschen, die jetzt Leidtragende des Klimawandels sind, sondern in erster Linie nur den Profitinteressen einiger weniger. So, ich möchte jetzt nicht da in irgendwelche verschwurbelten Theorien reinfallen, wer dahinter steckt. Natürlich sind wir alle für diese Gesetze verantwortlich. Natürlich sind wir, unterstützen wir dieses System weiterhin mit jeder Entscheidung, die wir treffen, mit jeder Kaufentscheidung, die wir treffen, mit all dem, was wir tun, um dieses System am Laufen zu halten, unterstützen wir natürlich auch diese Gesetzgebung. Deswegen ist hier auch nochmal ganz deutlich, diese Gesetzgebung in Frage zu stellen. Und da kommen wir zum Thema zivilen Ungehorsam. So, dieses Urteil vom 28. März zeigt einmal mehr, dass wir auf legalen Wege diesen Planeten nicht retten können, weil die Gesetzgebung allein uns schon in derart enge Ketten legt, dass wir gar keine Möglichkeit haben. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur der zivile Ungehorsam, um irgendetwas erreichen zu können. Und ja, ich denke, den Zuhörerinnen muss ich jetzt nicht davon überzeugen, wie wichtig der zivile Ungehorsam ist, sondern es gilt dazu jetzt auch die Allgemeinbevölkerung wieder zu überzeugen, wie es damals ja auch zum Beispiel beim Atomausstieg der Fall war, dass man irgendwann halt eine Masse erreicht hat, die den zivilen Ungehorsam für okay empfand. So müssen wir diese Masse wieder erreichen und wir müssen weg von diesem Gedanken, Hauptsache in der Mitte bleiben, immer in der Mitte bleiben. Extremismus von beiden Seiten ist schlimm. So, von diesem Gedanken können wir wegkommen, weil wenn wir immer in der Mitte bleiben, wenn wir immer konform bleiben, werden wir das 1,5-Grad-Ziel massiv verfehlen. Dementsprechend, ja, überdenkt es, überlegt, wo können wir ansetzen, so unterstützt unsere GenossInnen in Lützerath, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, fahrt hin, zum Beispiel am 23. April, das ist ein Samstag, das würde sich super anbieten, dort in Lützerath mal vorbeizuschauen, dort wird es eine Großdemonstration geben von den Menschen aus Lützerath zusammen mit Fridays for Future und einigen anderen unterstützenden Organisationen. Wird es eine große Aktion geben, eine große Demonstration geben, die auch nochmal, denke ich, sehr gut dieses Urteil aufgreifen wird. Fahrt vorbei und auch ansonsten, wenn ihr Sachspenden habt, wenn ihr Geldspenden habt, guckt auf lützerathlebt.org, glaube ich. Ansonsten googelt es. ich kann es auch gerne gerade nochmal gucken. Das war lützerathlebt.info, Entschuldigung. Da auf jeden Fall mal vorbeigucken, da kriegt ihr Informationen, wie ihr unterstützen könnt, wo ihr unterstützen könnt, wann ihr unterstützen könnt. Und es ist einfach immer gern gesehen, wenn Menschen in irgendeiner Form dort helfen. Ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass wir irgendwann zur Vernunft kommen werden, dass irgendwann die Prioritäten verlegt werden, dass nicht mehr darüber entschieden wird, streng nach Gesetz, sondern dass wir wirklich entscheiden, was ist nötig, um unsere Gesellschaft, um unseren Planeten, um das Überleben unserer Spezies letztendlich zu retten. Ja, noch ein bisschen Musik und dann kommen wir bald mit dem nächsten Thema vorbei. So schön und beide, wir sind gleich Männer und Huren oder Heilige. Da draußen ist Krieg, doch egal wer kämpft, am Ende gewinnt doch immer der Kapitalismus und trägt seine Kritiker wie Trophäen. Die Konsequenzen unseres Handelns tragen irgendwelche anderen, schützen die Grenzen der Länder wie unsere eigenen Leben und sind so konsequent gut darin, die Grenzen der anderen zu übersehen. Also schreibe ich ein Lied, ein Lied für dich und vermeide so oft es geht Systemkritik. Hier bitte dein Lied, ein Lied über nichts. Ich hoffe, du magst es. Du magst es, mein Lied für dich. Ein Lied ganz frei von Systemkritik. Ein Lied, das nichts will. Ein Lied wie du, in dem ich, in dem ich, in dem ich allen gefallen. Ist das jetzt positiv genug? Hier bitte dein Lied über nichts. Ich bin sicher, du magst es, denn ich mag es nicht. Was schön's. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, was war denn so in der letzten Zeit in Karlsruhe aus linksradikaler Sicht so alles los? Ein paar Sachen. Ich habe auch nicht so einen ganzen Überblick. Es gab Veranstaltungen, aber auch Kundgebungen. Und ich möchte mich im Folgenden auf die Kundgebungen konzentrieren, wo das anarchistische Netzwerk Karlsruhe, also Annika, beteiligt war, da wir uns ja auch mit diesem Netzwerk verbunden fühlen und uns auch als ein Teil davon sehen. Und zwar gab es in dem Sinne zwei interessante Kundgebungen, und das war zum einen am Tag der politischen Gefangenen am 18. März eine Kundgebung organisiert von der Roten Hilfe Karlsruhe, wo wir uns mit einem Redebeitrag beteiligt haben, beziehungsweise der Annika. Wir haben den Redebeitrag als Radio A nicht geschrieben und gehalten, aber wir haben den für euch vertont. In diesem Redebeitrag wird es so einen Bogen von der Pariser Kommune zu den politischen Gefangenen in Belarus und Russland gehen. Das ist ja gerade ein Thema, das Annika stark beschäftigt. Und zum Schluss aber nochmal eine allgemeine kurze Knastkritik formuliert. Im zweiten Teil wird es um die zweite Kundgebung von dem Aktionsbündnis gegen Krieg hier in Karlsruhe gehen. Dazu aber nach dem Redebeitrag vom 18. März mehr. Diesen Redebeitrag habe ich mit der Kollegin aufgenommen und ihr hört vorher erstmal was zum, ja, ein bisschen chillen, Janis Joplin, Summertime. Cotton's high, Lord's high. baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. Unser Beitrag zur Kundgebung am 18.03.2022 in Karlsruhe. Einige Anarchistinnen haben sich an der Kundgebung zum Tag der politischen Gefangenen in Karlsruhe beteiligt. Der inhaltliche Fokus lag dabei bei den Mitstreiterinnen aus Belarus und Russland. Der 18. März als Tag der politischen Gefangenen geht zurück auf die revolutionären Ereignisse in Paris im Jahre 1871, die als Pariser Kommune in die Geschichte eingingen. Es waren die Nachwirren des Deutsch-Französischen Kriegs. Der französische Kaiser war gefangen genommen und die Republik war gerade ausgerufen worden. Viele bildeten sich ein, dass damit ein neues Zeitalter heranbrechen würde, doch in Wahrheit wurde das alte System nur durch eine neue Bande von politischen Betrügern weitergeführt. Desillusioniert von den neuen Herrschenden kam es an jenem 18. März zum revolutionären Aufstand und Paris wurde über Nacht autonom. Die Stadt entledigte sich der Herrschenden und erfand alles neu. Es gab Essen für die Armen, kostenlosen Unterricht, medizinische Versorgung, eine Trennung von Kirche und Staat, Wahl- und Selbstbestimmungsrecht für Frauen und vieles mehr. Eine Stadt fast ohne jede Verwaltung und eine soziale Revolution. Der Verlauf der damaligen Ereignisse ist hochkomplex und wird auch heute noch kontrovers diskutiert. Allen, die sich für die Hintergründe interessieren, kann ich das kürzlich neu aufgelegte Buch La Commune der Zeitzeugin und Anarchistin Louise Michel empfehlen. Was im Kontext der Pariser Kommune oft vergessen wird, ist, dass es in jenen Monaten des Aufstandes auch in anderen größeren Städten wie Marseille oder Toulouse vergleichbare proletarische Aufstände gab und auch dort Barrikaden gebaut wurden. Doch diese neue, nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Ordnung sollte nicht lange halten. Nach 73 Tagen wurde die Pariser Kommune von Militär mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Innerhalb von nur einer Woche erschoss die Regierung zwischen 20.000 und 30.000 Kommunardinnen. Die Blutströme der Massenhinrichtungen färbten die Straßen und Rinnsale von Paris rot. Tausende Revolutionärinnen wurden in Strafkolonien verbannt oder verschwanden als politische Gefangene in den Kerkern der nun erneut herrschenden Klasse. Wer glaubt, dass es sich bei diesen Ereignissen um ein längst überwundenes, dunkles Kapitel der Geschichte handelt, sei daran erinnert, dass es auch heute eine große Zahl politischer Gefangener gibt, auch wenn dieser Fakt von den Herrschenden nur allzu gerne geleugnet wird. Solange wir unser Dasein als Lohnabhängige und Ausgebeutete in einer kapitalistischen Gesellschaft fristen müssen, solange werden diejenigen, die sich gegen diese Verhältnisse auflehnen, von einer Klassenjustiz kriminalisiert und weggesperrt, deren einzige Aufgabe es ist, eben jene Besitz- und Machtverhältnisse aufrecht zu erhalten. Der Staat an sich ist und war schon in den frühen Formen seiner Entstehung stets auf Gewalt, Ausbeutung und Ausgrenzung begründet. Eine Welt ohne Gewalt, Ausbeutung und Ausgrenzung kann daher nur eine Welt ohne Herrschende, ohne Grenzen und ohne Staaten sein. Doch heute möchten wir den Fokus auf die russischen und belarussischen Anarchistinnen und Antifaschistinnen legen. Belarus gilt unter der Führung des Stalinisten Lukaschenko als letzte Diktatur Europas. Sein Regime seit 1994 ist geprägt von Wahlfälschungen, Betrug und hemmungsloser Gewalt. Die ersten großen Proteste gegen den Machthaber gab es 2006, als kurz nach der damaligen Wahl mehr als 10.000 Menschen gegen Lukaschenko auf die Straße gingen. Und das trotz Drohungen der Geheimpolizei, die Demonstrantinnen lebenslang in Haft zu bringen. 2020 eskalierte die Situation in Belarus dann erneut. Massenproteste und Streiks waren die Antwort auf die von Manipulation und Repression begleitete Präsidentschaftswahl. Über 33.000 Menschen wurden festgenommen. Aus den Gefängnissen gibt es zahlreiche Berichte über Hunger, Gewalt, Folter und Vergewaltigungen. Scharfe Schüsse auf Demonstrantinnen, Folter und Mord führten schließlich zur gewaltsamen Niederschlagung der Aufstände. Dabei wurden zwei Personen erschossen, eine starb im Gefängnis aufgrund unterlassener Hilfeleistung und eine weitere wurde zu Tode geprügelt. Gegen ihre Mörder wurde bis heute kein einziges Strafverfahren eröffnet. Und alle, die jetzt glauben, der deutsche Staat würde sowas ablehnen oder gar verurteilen, die muss ich leider enttäuschen. Denn die Repressionsbanden Lukaschenkos wurden immer wieder von der deutschen Polizei ausgebildet und mit Waffen versorgt. Im Mittelpunkt dieser Unterstützung stand stets der Umgang mit Massenveranstaltungen. Das Blut der belarussischen Demonstrantinnen klebt damit auch an den Händen der deutschen Polizei. Unsere Solidarität gilt den Anarchistinnen und Antifaschistinnen, die in den Kerkern der belarussischen Geheimpolizei eingesperrt sind. Sie gilt all denen, die sich von der Repression nicht unterkriegen lassen und der Kooperation des belarussischen Diktators mit dem russischen Angriffskrieg entgegentreten. Und sie gilt denen, die die Menschen unterstützen, die sich aktuell noch in der Ukraine befinden oder diese bereits verlassen mussten. Die Zusammenarbeit zwischen Lukaschenko und Putin ist nicht ohne Widersprüche. Auf der einen Seite gibt es eine starke Abhängigkeit von Belarus gegenüber Russland, die maßgeblich aus der Zeit der Sowjetunion herrührt. Bis heute existiert ein Abkommen, das den Zusammenschluss beider Länder ermöglichen soll. Gleichzeitig versucht sich Lukaschenko aber in den letzten Jahren immer wieder von dieser Abhängigkeit zu lösen. Die militärische Zusammenarbeit beim russischen Überfall auf die Ukraine zeigt aber, dass diese beiden Autokraten trotzdem bestens in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. In Sachen Repressionen gegen die eigene Bevölkerung schenken sich die beiden Staaten übrigens nichts. In Russland ist, ähnlich wie in Belarus, die politische Opposition faktisch komplett zerschlagen. Auch dort ist es traurige Realität, dass politische Gegner ohne mit der Wimper zu zucken ermordet oder in Scheinprozessen eingeknastet werden. Repression, Folter und Gewalt gegen jede kritische Organisation sind dort leider an der Tagesordnung. Doch die aktuellen Proteste gegen die Invasion in der Ukraine zeigen, dass sich nicht alle Menschen widerspruchslos unterkriegen lassen. Unsere Solidarität gilt all denen, die sich weiterhin Putins autoritärem Regime und seinen Schergen entgegenstellen. Und unsere Solidarität gilt Grigori Sinchenko, der sich seit Jahren dem Kampf gegen die russischen Separatisten in Donetsk verschrieben hat und dafür im russischen Knast gelandet ist. Sie gilt Evgeny Karakaschew, Pavel Krisevich, Kirill Kusmimkin und all den anderen inhaftierten russischen Anarchistinnen und Antifaschistinnen. Ihre Namen und die Hintergründe ihrer Inhaftierung könnt ihr übrigens auf den Seiten des Anarchist Black Cross Belarus und Moskau finden. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, ihnen Briefe zu schreiben oder zu spenden. Aber obwohl wir heute unseren Fokus auf unsere Gefährtinnen in Belarus und Russland gelegt haben, vergessen wir weder heute noch an anderen Tagen unsere anderen Mitstreiterinnen. Wir denken an Jan, Ella und Lina. Wir denken an Jo und Dai. Und wir denken an die unzähligen kurdischen Genossinnen, die der deutsche Repressionsapparat mit dem Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung zum Schweigen bringen will. Getroffen hat es Einzelne, gemeint sind wir alle. Als Anarchistinnen gilt unser Augenmerk jedoch nicht nur den politischen Gefangenen, sondern allen Menschen, die sich hinter Gittern befinden. Als Weggeschlossene sind sie ihres sozialen Wesens in hohem Maße beraubt und dem Repressionsapparat schutzlos ausgeliefert. Diese Entmachtung und alltägliche Demütigung können Häftlinge gegenüber der gesamten Gesellschaft verbittern. Zerrissene Sozialverbindungen, der Verlust des Eigentums, die Folgen folgender Arbeitslosigkeit sowie das Brandmal der Ex-Gefangenen machen es zusätzlich schwerer, diese Menschen nach ihrer Entlassung wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren. Von allen Funktionen, die die BefürworterInnen von Gefängnissen immer wieder anführen, ist die Rehabilitation daher die Funktion, bei der sie am meisten versagen. Unsere Kritik gilt daher nicht nur den Knästen selbst, sondern ebenso dem Justizsystem, das diese füllt. Einem System, das Strafung und Rache über Wiedergutmachung stellt, das Gewalt mit Gegengewalt beantwortet. Ein System, das sich darauf beruft, im Namen der Opfer zu agieren, aber lediglich in ihrem Namen Rache ausübt. Diesem System muss heute am Tag der politischen Gefangenen, aber auch an allen anderen Tagen unsere schärfste Kritik gelten. Aus diesem Grund sagen wir, Freiheit für alle Gefangenen, Feuer und Flamme allen Knästen und hoch die antinationale Solidarität. Entscheiden, was sieh ich? Nur 8000 Varianten in diesem riesen Kleiderschrank. Farbauswahl ist einfach, lila und schwarz. Auch die 7-1 Sneaker sind wieder am Start. Frisette, Passokette, das Zöpfchen zum Röckchen. Ergänzt noch paar Pärchen, Paillettchen und Knöpfchen. Baufrei auf sein, ich will heute laut sein. Auf der Party bindet mich heute nichts wie ein Trauschein. Schick siehst du aus, der Blick geradeaus. Und nu steh dazu, los, gib dir Applaus. Also Schnippelstrümpfe, Mützenjacke drunter, ein Hemd. Ich mach mich heute schön, wie man das was mit Unternehmen. Kein Chromosom hat mir ein Wunder geschenkt, doch das Resultat bringt nicht nur Zunder zum Brennen. Und ich sehe, dass du guckst, aber hands off, my friend. Sonst gibt's hier ein Problem und du lernst mich richtig kennen. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Penny Shorts, fein Red Bull, nothing but a G-String. Wichtig ist, du fühlst dich wohl, wenn dann mal zum Beat schwingen. Dutzendfache auf die Outfits, alle sind dein Liebling. Pump den Beat, ich singe laut, scheiß mal auf, wenn schief klingt. Apropos Schwung, dieser Liedstrich ist ein Kunstwerk. Die bunten Farben auf die Nägeln, ich hab davon 100. Der Bart um rote Lippen macht, dass sich niemand wundert. Sag mal nicht, das passt ganz gut zu meinem losen Mundwerk. Ich kann tragen, was ich will, ich kann fragen, was ich will, ich kann sagen, was ich will. Ich bin meine Kultur, knall die Schubladen zu, hab es sette, ich bin mit meinen Buchstaben cool. Stoffe schmiegen sich über Schultern und Hüften und ich nehme mir raus, mein Röckchen zu lüften. Wiki Gaga feiert wie ein lila Freund aus Silikon und ich schüttel diesen Unterstrich so wie gewohnt. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Ich brauch das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Lady Gaga, Emma Rowe, Tank Girl and Chris Tonio, Gwen Stefani, Pink and Eve, on the cover of a magazine. Madonna, Portman, Natalie, picture of the beauty queen. RuPaul, carry chair, skateboard, pee, dance on air. They have style, they have grace. Beyonce gives good face. Sierra, Amy, Alicia too. Nicki Minaj, we love you. Ladies with an attitude, fellows that are in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Echt viel ich brauch, das Textil wie Rauschgift. We are born naked, the rest is drag. Ihr hörtet das Lied Drag von Suki und ich mache jetzt weiter mit der Kundgebung am 27.03.2022 auf dem Marktplatz in Karlsruhe vom Aktionsbündnis gegen Krieg Karlsruhe. Und zwar hat sich da das Aktionsbündnis an einem bundesweiten Aktionstag gegen Krieg und Klimakrise beteiligt, der von zum Beispiel Ende Gelände, IL, Rheinmetall Entwaffnen und Fridays for Future ausgerufen wurde. Den Aufruf zum Aktionstag findet ihr unter anderem unter annika.noblogs.org. An diesem Aktionstag sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass gerade Krieg sehr schlecht für die Umwelt ist, was ja recht logisch ist. Nicht nur die Kriegsindustrie, sondern die Zerstörung von ganzen Landstrichen und so weiter und so fort. Aber es sollte natürlich auch darauf eingegangen werden, was so die letzten Jahrzehnte einfach versäumt wurde, was mal an der ganzen Diskussion um die Abhängigkeit von bestimmter fossiler Energieträgern, also die Abhängigkeit zu Russland zum Beispiel, also muss halt angesprochen werden, dass da einiges versäumt wurde, die ganze Energiewende und so, wäre die schon weiter vorangeschritten, hätten wir jetzt dieses Problem nicht. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir das Klimakollektiv Karlsruhe zu Wort kommen lassen, die sich mit einem Redebeitrag auch auf der Kundgebung beteiligt haben. In der Ukraine, in Russland und überall. Neben dem unabsehbaren, unmittelbaren Leid, das der Krieg für die betroffenen Menschen bedeutet, wollen wir heute als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung die Auswirkungen des Krieges auf das Klima und die deutsche Energiepolitik beleuchten. Aktuell überlagert der Krieg in den Medien alle anderen Themen. So auch die Berichterstattung zur fortschreitenden Klimakrise. Der kürzlich vorgestellte neue IPCC-Bericht zu den Folgen des Klimawandels beispielsweise, der zu sofortigem, wirkungsvollen Handeln drängt, ist in den Nachrichten kaum durchgedrungen. Das ist fatal, denn die großen Energiekonzerne versuchen aktuell unter dem Vorwand des Krieges und der Versorgungssicherheit einen Rollback der Energieversorgung. Nach dem Motto, da das Gas zu teuer ist, müssen wir wieder verstärkt auf Kohle setzen. So hat die Bundesregierung bereits die geplante Stilllegung von Kohlekraftwerken ausgesetzt, ihre Laufzeiten also faktisch verlängert. Zudem forciert die Regierung nun den Aufbau von LNG-Terminals, die mehrere Jahre für Genehmigung und Bau benötigen würden. Zur Verringerung der aktuellen Abhängigkeit von russischem Erdgas tragen diese Terminals also nichts bei. Während die massiven staatlichen Fördergelder für solche Scheinlösungen beim dringend benötigten Ausbau erneuerbarer Energien fehlen. Doch Bundeswirtschaftsminister Habeck verhandelt lieber in Katar über Flüssiggaslieferungen und fädelt gute Deals für deutsche Industriekonzerne ein, anstatt ansatzweise klimagerechte Politik zu machen. Dieselbe Politik und dieselben Konzerne, die uns in die Abhängigkeit von russischem Gas getrieben haben, wollen uns nun weismachen, dass fossiles Gas aus Katar die Antwort ist. Und auch Fracking-Gas aus den USA oder Argentinien bedeuten Vertreibung, Tod und Zerstörung. Noch immer importieren Deutschland und viele andere Länder trotz des Krieges weiterhin Gas, Öl und Kohle aus Russland und ziehen so mit ihren Zahlungen den Krieg weiter in die Länge. Doch das ist nicht verwunderlich. Es werden natürlich Profitinteressen bedient. Ein Stopp der Importe lohnt sich wirtschaftlich nicht, da er große Einschnitte in klimafeindliche Industrieproduktion bedeuten würde. Und es geht vor allem um die profitable Fortsetzung dieser Industrieproduktion, nicht um die Versorgung der Menschen, wenn Robert Habeck sagt, Versorgungssicherheit sei jetzt wichtiger als Klimaschutz. So wird zur Aufrechterhaltung der fossilen Wirtschaftsordnung und im Namen der Versorgungssicherheit der russische Angriffskrieg weiter finanziert, die koloniale Gewalt und die Umweltzerstörung in den Förderregionen fortgesetzt und der zukunftsfähige Umbau unserer Energieversorgung behindert. Auch wenn es schon vor Beginn dieses Krieges falsch war, ist es jetzt besonders absurd, dass Deutschland weiterhin fossile Energieträger aus Russland bezieht. Der Kohleausstieg und die Energiewende stehen aktuell auf dem Spiel. Kraftwerkslaufzeiten wurden bereits verlängert. Und es ist zu befürchten, dass im Schatten der Kriegsereignisse weitere Fakten geschaffen werden, wie zum Beispiel die Räumung des besetzten Dorfes Lützerath im Rheinland zur Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II. Angesichts der fortschreitenden Klimakrise ist eine deutliche Senkung der fossilen Erzeugung und des Energieverbrauchs jedoch unbedingt nötig. Wir fordern deshalb weiterhin den sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energien und eine radikale Energie- und Wärmewende. Doch abgesehen von den Auswirkungen auf die Energiepolitik in Deutschland hat dieser Krieg auch direkten Einfluss auf das Klima. Militäreinsätze und Übungsmanöver erzeugen massive CO2-Emissionen und ökologische Schäden. So erzeugt beispielsweise das US-Militär allein durch seinen Treibstoffbedarf mehr CO2 als die meisten Staaten auf der Erde. Dabei sind die Emissionen, die bei der Produktion der Waffen und Fahrzeuge entstehen, nicht einmal einberechnet. Denn zu den fossilen Energiezweigen, die besonders viel Energie und auch Gas benötigen, zählt auch die Rüstungsindustrie. In Deutschland beispielsweise Rheinmetall, ThyssenKrupp und Krauss-Maffei-Wegmann. Die angekündigte massive Aufrüstung der Bundeswehr führt nicht nur dazu, dass noch mehr Geld im Gesundheits-, Sozial- und Klimabereich fehlt, denn die Rüstungsindustrie profitiert von Krieg und Zerstörung und emittiert Unmengen Treibhausgase, beispielsweise aufgrund der besonders energieintensiven Stahlherstellung. Die Mittel, die in Deutschland und anderen Ländern des globalen Nordens für Rüstung ausgegeben werden, werden weitaus sinnvoller eingesetzt zur Bekämpfung der Klimakrise oder zur Unterstützung von Menschen im globalen Süden, die bereits jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wir müssen daher den KriegsprofiteurInnen genauso das Handwerk legen wie den ProfiteurInnen der Klimakrise. Krieg verschlimmert jede Krise, auch die Klimakrise.

nach meiner Schätzung vielleicht 30 bis 50 Leute da, wenn überhaupt. Vielleicht positiv, dass dann doch ein paar Menschen stehen geblieben sind, sich das angehört haben, was die Genossen und Genossinnen über den Krieg erzählt haben, fand ich es doch sehr schade und sollte verbessert werden. Ja, vielleicht von mir kurz, aber nur kurz, so ein Beispiel, was ich jetzt so nicht so stehen lassen kann, was man so hört oder was so die Stimmung ist. So zum Beispiel den Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, so hochzujubeln als großer Held. Ich glaube, das ist alle, also der ist auch nicht wirklich die Lösung. Es ist vielleicht Sympathien, weil er jetzt so die heroischen KämpferInnen in der Ukraine vertritt. Aber es muss halt einfach gesagt werden, dass in so einem Krieg immer nationalistische, patriotische Propaganda betrieben wird und Falschmeldungen und alles drum und dran, dass in eine falsche Richtung geht. Ja, von daher so dieses unhinterfragte Zelensky abfeiern geht mir ein bisschen auf die Nerven, genauso wie eine Militarisierung, die jetzt gerade wieder stattfindet im Westen, also was ich gerade in Deutschland auf jeden Fall beobachten kann und so, dass die Menschen wirklich so eine Aufrüstung wieder so unhinterfragt einfach annehmen und es auch als notwendig erachten, das würde ich sehr, sehr viel differenzierter sehen wollen, wie es gerade getan wird. Und dass Waffenlieferungen gefordert werden oder sogar ein militärisches Eingreifen. Darüber kann man wirklich streiten, gerade wenn Mensch jetzt irgendwie den Gedanken weiterspinnt, je nachdem, wie man das einschätzt, dass ja Russland auch eine Bedrohung für andere Regionen in Europa sein könnte oder kann, gerade wenn er in der Ukraine erfolgreich ist. Klar, das ist alles zu diskutieren, ja, aber sehe ich persönlich so nicht als Lösung und Konflikte zu unterbinden bzw. zu beenden. Genau, da komme ich jetzt zu dem Redebeitrag von Annika auf der Kundgebung. Dieser Redebeitrag handelt weitestgehend um Wehrpflicht, was auch eine Kritik an der Ukraine beinhaltet, da Menschen zwischen 16 und 60, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nicht ausreisen dürfen, ist jetzt die Frage, da widersprechen sich die Meldungen, ob diese auch wirklich unbedingt alle eingezogen werden in die Armee. Gibt es unterschiedliche Meldungen. Ja, weiter geht es um Sabotage als Mittel, anrückende Armeen zu stoppen oder zu bremsen. Es gibt da ja auch Berichte, zum Beispiel, dass die russische Armee über Belarus seinen Truppentransport oder Materialtransport organisiert und es dort zu Sabotageaktionen gekommen ist. Weiter geht es darum, dass gefordert wird, Menschen, die also Soldatinnen, die desertieren, dass denen Solidarität gezollt werden sollte, beziehungsweise Menschen, die desertieren, genauso eine Einreise nach Deutschland oder Rest Europa irgendwie ermöglicht werden sollte und die nicht als Verbrecher gesehen werden, sondern so wie wir jetzt berechtigterweise UkrainerInnen und Ukrainer, die geflüchtet sind, aufnehmen, diese genauso aufnehmen und unterstützen sollten, egal ob sie aus Belarus, Ukraine oder Russland kommen. Aber jetzt zum Redebeitrag. Ukraine und der Situation in Russland beschäftigt, dann stößt man zwangsläufig auf die Stimmen der Mütter russischer SoldatInnen, die teilweise seit Wochen keine Nachrichten von ihren Kindern erhalten, oft nicht mal wissen, wo diese sich befinden. Sie haben sich als Komitee der Soldatenmütter organisiert, einer Menschenrechtsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Missständen in der russischen Armee auf den Grund zu gehen. Sie werden aktuell von unzähligen Eltern kontaktiert, die verzweifelt versuchen herauszufinden, wo sich ihre Kinder befinden und ob diese noch leben. Viele von ihnen sind Teil der Nationalgarde, einer vor einigen Jahren durch Zusammenlegung verschiedener Einheiten neu geschaffenen Truppe. Offizieller Zweck der Nationalgarde ist der Schutz der öffentlichen Ordnung. Sie wird beispielsweise dann eingesetzt, wenn kremlkritische Proteste niedergeknüppelt werden sollen. Besonders spannend daran, die Nationalgarde untersteht alleine dem Präsidenten. Doch nicht nur das. Mit 400.000 SoldatInnen ist diese Privatarmee Putins sogar noch stärker als die offiziellen Streitkräfte. Und wie Sie wird die Nationalgarde nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland eingesetzt. Zum Beispiel Anfang des Jahres in Kasachstan, als dort Ausschreitungen niedergeschlagen werden sollten, oder eben jetzt in der Ukraine. Wenn euch die Verwendung des Begriffs SoldatInnen jetzt irritiert, wo doch zum allergrößten Teil Männer in die Kampfhandlungen verwickelt sind, dann kann ich das nur zu gut verstehen. Denn Krieg und Militär sind zutiefst patriarchal geprägt. Das zeigt sich nicht nur durch die Berichte von sexuellen Übergriffen, wie wir sie aus praktisch allen Armeen der Welt kennen, sondern auch und vor allem an den teils drastisch unterschiedlichen Erfahrungen, die männlich und nicht männlich gelesene Personen im Krieg machen. Einige Aspekte davon haben wir gerade im Redebeitrag der feministischen Intervention gehört. Ein anderer Aspekt ist das Thema Wehrpflicht. Denn in der Ukraine kämpfen aktuell nicht nur Angehörige von Nationalgarde und Armee, also Menschen, die sich freiwillig dafür entschieden haben, SoldatInnen zu werden. Laut dem Komitee der Soldatenmütter häufen sich in den letzten Wochen auch die Berichte von russischen Wehrpflichtigen, die gezwungen werden, Verträge als Zeitsoldaten zu unterschreiben. Das hat einen einfachen Grund, denn nur als Zeitsoldaten dürfen sie in der Ukraine eingesetzt werden. Die Soldatenmütter berichten von Fällen, in denen Wehrdienstleistende in großer Zahl vorausgefüllte Verträge vorgelegt werden und diese zur Unterschrift genötigt werden. Und so bangen nicht nur die Mütter der Soldaten um ihre Kinder, sondern alle, deren Kinder männlich inzwischen 18 und 27 Jahre alt sind. Denn in Russland müssen alle diese Männer für 12 Monate Wehrdienst leisten. Zwar gibt es die Möglichkeit, alternativ einen ganze 6 Monate längeren Zivildienst zu leisten, doch der Antrag dafür muss 6 Monate vor der eigentlichen Einberufung gestellt werden. Wegen dieser Frist werden die meisten Anträge in der Praxis aber abgelehnt. Eine weitere Hürde: Wer erstmal Teil des Militärs ist, sei es als Zeitsoldatin oder Wehrdienstleistender, hat keine Option mehr, den Kriegsdienst zu verweigern. Für sie stehen auf Kriegsdienstentziehung bis zu 2 Jahre Gefängnis, für Desertion bis zu 7 Jahre und im Fall eines bewaffneten Konflikts ganze 10 Jahre. Und auch in Belarus sieht die Situation nicht anders aus. Dort ist der Wehrdienst sogar ganze 18 Monate lang. Die Möglichkeit, einen Ersatzdienst zu leisten, der im Übrigen doppelt so lang ist, also ganze 3 Jahre, haben dort aber nur Menschen, die den Kriegsdienst aus religiösen Gründen verweigern. Alle anderen müssen den Dienst an der Waffe leisten, ob sie das nun wollen oder nicht. Und auch dort haben Personen, die bereits Angehörige des Militärs sind, keine Möglichkeit mehr, den Kriegsdienst zu verweigern. Und auch dort werden Kriegsdienstentziehung mit Desertion und Desertion mit bis zu 7 Jahren Gefängnis bestraft. Aber in der Ukraine, ja, da sieht es leider auch nicht anders aus, denn auch hier müssen alle Männer einen Wehrdienst von 18 Monaten ableisten. Einen Ausweg gibt es hier nicht nur ausschließlich aus religiösen Gründen, sondern das auch nur für eine Liste von 10 Konfessionen. Orthodoxe Christen, die in der Ukraine die größte Glaubensgemeinschaft bilden, sind nicht darunter und haben damit keine Möglichkeit, den Dienst an der Waffe abzulehnen. Und auch in der Ukraine gibt es eine 6-monatige Frist und keine Möglichkeit zur Verweigerung für Militärangehörige. Zusätzlich dürfen Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine aktuell nicht mehr verlassen. Ein Zustand, der nicht nur gegen den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, sondern auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Diese Männer haben keine Möglichkeit, dem Krieg zu entfliehen. Sie werden an der Grenze aufgehalten, von ihren Familien getrennt. Und alle, die den Wehrdienst absolviert haben, was die allermeisten haben, können, wie auch in Russland und Belarus, zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Für viele von uns ist das eine Situation, die nur schwer vorstellbar ist, denn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist hier in Deutschland seit 1949 fest im Grundgesetz verankert und auch die Wehrpflicht ist seit über 10 Jahren ausgesetzt. Doch im Rahmen der von der Ampelregierung beschlossenen Aufrüstung wird nun auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht plötzlich wieder salonfähig. Aus diesem Grund finden wir es wichtig, uns klar dagegen zu positionieren. Wir wollen keine Wehrpflicht, weder hier noch irgendwo sonst. Niemand darf dazu gezwungen werden, auf andere Menschen zu schießen. Denn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Unsere Solidarität muss allen gelten, die gerade Repressionen ausgesetzt sind, nur weil sie kein Teil dieses Kriegs sein wollen. Weil sie weder auf andere schießen, noch selbst erschossen werden wollen. Wir finden es aber wichtig zu betonen, dass die Situation in Russland und Belarus trotz der ähnlichen Regelungen zur Wehrpflicht nicht mit der aktuellen Situation auf ukrainischer Seite vergleichbar ist. Denn die eine Seite hat sich entschieden, ein anderes Land einzumarschieren und die andere wird gerade von einem autoritären Staat überfallen. Natürlich wäre es im Moment das Beste, wenn dort alle die Waffen niederlegen würden. Aber das müssen eben auch beide Seiten tun und es sieht nicht so aus, als hätte die russische Armee daran auch nur das geringste Interesse. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch nicht besonders verwunderlich, dass sich in der Ukraine gerade sehr viele Menschen freiwillig melden, um sich gegen diesen Überfall zur Wehr zu setzen. Und auch denen muss unsere Solidarität gelten, denn es ist verdammt nochmal nicht unsere Entscheidung, ob die Ukraine sich der russischen Invasion ergeben soll, sondern es ist die Entscheidung der UkrainerInnen. Wenn die sich entscheiden, lieber eine Waffe in die Hand zu nehmen, als eine russische Machtübernahme in der Ukraine zuzulassen, dann müssen wir das akzeptieren, auch wenn es nicht zu unserem Weltbild passt. Denn die Menschen in der Ukraine sind es, die mit den Folgen der Kapitulation und einer russischen Marionettenregierung leben müssen und nicht wir. Aus diesem Grund sagen wir Solidarität mit allen Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Mit denen, die vor dem Krieg fliehen, mit denen, die dort jeden Tag um ihr Leben bangen müssen, mit denen, die verzweifelt versuchen, die humanitäre Versorgung aufrechtzuerhalten und auch mit denen, die sich aktiv gegen den russischen Überfall wehren. Zum Schluss möchte ich aber noch ein paar positive Perspektiven aufzeigen. Denn auch sich aktiv zu wehren hat mehr Facetten, als nur eine Waffe in die Hand zu nehmen und auf Menschen zu schießen. In den letzten Tagen erreichen uns einige Berichte von Sabotageakten in Russland und Belarus. In Belarus wurden beispielsweise Eisenbahnstrecken sabotiert, um den russischen Truppen die Nachschubwege abzuschneiden. Und in Russland wurde kürzlich ein Rekrutierungszentrum der Armee in Brand gesetzt. Das stimmt uns hoffnungsvoll, denn der zunehmende Widerstand in Russland und Belarus könnte nicht nur ein Ende des Kriegs in der Ukraine, sondern auch ein Ende der autoritären Regime von Putin und Lukaschenko sein. Lasst uns daher auch den Aktivisten in Russland und Belarus den Rücken stärken. Lasst uns gemeinsam die Stimme erheben. Für den Widerstand gegen autoritäre Regime und ihre Angriffskriege. Für den Widerstand gegen Aufrüstung und Militarisierung. Und für den Frieden. Danke. Das Volk muss immer am Rande der Hungersnot gehalten werden. Krieg wird immer nur geführt von der herrschenden Klasse gegen die eigenen Untergebenen. Sie lassen sich benutzen für politische Ideen, die ihnen selbst nicht nutzen und die sie auch nicht verstehen. Wir sind ja Populisten, waschen ihr Gehirn, machen sie zu Terroristen und gewaltbereiten Irren. Sie gehen auf die Straße, gießen Wasser auf die Bühne, schüren Angst und Hass für ihre Führerziele. Für die Ehre, für das Land oder irgendeinen Gott. Und gemacht im Namen irgendeiner Menschlichkeit. Morgen wollen sie massakrieren, es regiert der Tod. Zu allem sind sie fähig und zu allem sie bereit. Niemand kann sie stoppen, sind sie einmal losgerannt. Entweder gewonnen oder kommt durch die Wand. Doch der eigentliche Zweck der Schlacht, der dahinter steckt, ist Macht oder Geld und Territorium ihrer Herrscher und politischen Führung. Für die Ehre, für das Land oder irgendeinen Gott. Und immer im Namen irgendeiner Menschlichkeit. Morgen wollen sie massakrieren, es regiert der Tod. Zu allem sind sie fähig und zu allem sie bereit. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Zu Beginn des Russland-Ukraine-Krieges schickten wir einige Fragen an einen anarchistischen Aktivisten in Kiew. Das folgende Interview verarbeitete die letzten 3 Wochen. Wir haben die Fragen als AktivistInnen des lokalen anarchistischen Netzwerks in Karlsruhe, Annika, gestellt. Zudem sind einige von uns Einzelmitglieder der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen. Das Interview wurde in Textform mittlerweile veröffentlicht auf annika.noblogs.org, in die Media und den Seiten der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen sowie des anarchistischen Netzwerks Südwest. Hey, wenn du magst, würden wir uns freuen, ein bisschen was über dich als antwortende Person zu hören. Ich bin seit 2007 anarchistischer Aktivist und habe seitdem an Dutzenden von Straßenprotesten teilgenommen. Ich war Mitglied der Studentengewerkschaft Direct Action und später der Autonomous Workers Union sowie einiger anderer kleinerer Initiativen. An der Maidan-Revolution 2014 nahm ich vorsichtig teil, da ich ziemlich gegensätzliche Gefühle hatte. Ich war empört darüber, dass die rechtsextremen Gruppen während der Proteste an Popularität gewannen. Aber ich war begeistert von den weit verbreiteten Forderungen nach einer Reduzierung der Polizeigewalt und gegen den Autoritarismus. Nach 2014 wurde ich erstmal weniger aktiv und gehörte keinem Kollektiv an, versuchte aber weiterhin, lokale Initiativen zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, einige Fragen während diesen schwierigen Tagen stellen zu dürfen. Kannst du uns mitteilen, wie du bisher durch den kriegerischen Konflikt kommst? Ich lebe in Kiew und hier ist es relativ komfortabel, natürlich im Vergleich zu anderen Orten. Wir haben immer noch Gas, Strom, Heizung und Wasser. Einige der öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren auch noch und die Geschäfte bieten immer noch Lebensmittel an. Die Ausgangssperre gilt von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Und die Menschen hier sind verpflichtet, ihren Ausweis immer bei sich zu haben. Etwa die Hälfte der rund 4 Millionen Einwohner Kiews hat die Stadt verlassen. Und einige der Verbleibenden ziehen es vor, in den Luftschutzkellern zu schlafen. Kiew ist fast unversehrt, nur ein paar Bomben und Raketen sind in der Stadt eingeschlagen. Da die russische Armee jedoch versucht, Kiew einzukreisen, wurden einige der benachbarten Städte und Dörfer durch ihre Artillerie zerstört. Vor allem Gostomel, Bucha und Irpin im Nordwesten. Jetzt versucht die russische Armee, die Stadt fast tief im Südwesten von Kiew zu erreichen und die Haupteisenbahnlinie zu unterbrechen, die Kiew mit dem Westen des Landes verbindet. Die Russen versuchen auch, sich Kiew von Osten und Nordosten zu nähern, sodass es in den nächsten Tagen zu Kämpfen kommen könnte. Ich fühle mich jedoch recht privilegiert. Kiew wird sehr gut verteidigt und fast alle Militärexpertinnen weltweit sagen, dass es für die russische Armee praktisch unmöglich ist, die Stadt einzunehmen, da sie bereits große Verluste erlitten haben. In Wirklichkeit mache ich mir mehr Sorgen um die Menschen in Mariupol, Charkiw, Tschernihiw und Sumy, sowie in anderen Städten, in denen heftige Kämpfe stattfinden. Sie werden ständig beschossen und bombardiert. Einige von ihnen haben keine Heizung, keinen Strom und kein Wasser. In vielen besetzten Städten kommt es zu Plünderungen durch russische Soldatinnen. Und es gibt Berichte, wonach die russische Polizei und die Geheimdienste bereits Menschen wegen ihrer pro-ukrainischen Haltung verhaftet haben. Wir verstehen diesen Konflikt als Teil der Geschichte der letzten Jahre. Er hängt vermutlich mit dem wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen des globalen Westens und der Russischen Föderation zusammen. Kannst du uns sagen, wie du den Prozess seit den Maidan-Protesten und der Annexion der Krim, also seit etwa 2014, verstehst? Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen im globalen Westen denken, war die Ukraine für die westlichen kapitalistischen Kreise nicht von großem Interesse. Ein Großteil der Ressourcen über die Ukraine verfügt, kann leicht anderswo gefunden werden. Die westlichen Auslandsinterventionen in die ukrainische Wirtschaft waren vergleichsweise gering. Das russische Kapital hat zweifellos ein gewisses Interesse an der Ukraine, aber darüber hinaus betrachtet die russische Regierung die Ukraine als ein wertvolles geopolitisches Ziel für Russland. Die russische Marine hat einen Militärstützpunkt auf der Krim, der es ihr ermöglicht, ihre Kriege in Georgien im Jahr 2008 und in Syrien 2015 zu unterstützen. Außerdem wurde die Ukraine als eine Art Pufferstaat zwischen den NATO-Ländern und Russland angesehen. Vor 2014 war die Unterstützung für einen NATO-Beitritt in der Ukraine recht gering. Aber nach der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass stieg sie auf über 50%. Und nach der umfassenden Invasion jetzt noch viel weiter. Hat sich die Politik der ukrainischen Regierung von 2014 verändert? Kurz gesagt, Petro Poroschenko, der 2014 gewählte Präsident, war ein konservativer Politiker, der einige populistische Schritte unternahm und versuchte, die russische Softpower in der Ukraine einzuschränken. Zum Beispiel die Gründung einer neuen, unabhängigen ukrainischen orthodoxen christlichen Kirche, die Förderung der ukrainischen Sprache und so weiter. Seine Wirtschafts- und Sozialpolitik hat jedoch niemand zufriedengestellt und ihm ist nichts Besseres eingefallen als Armee, Sprache, Glaube. Sodass 2019 Volodymyr Zelensky zum Präsidenten gewählt wurde. Seine Politik war sowohl in wirtschaftlicher als auch in kultureller Hinsicht liberaler, was Putin den falschen Eindruck vermittelte, die Ukrainer seien für eine eher pro-russische Politik. Die Politik der ukrainischen Regierung blieb jedoch mehr oder weniger unabhängig und im Allgemeinen pro-westlich. Und es scheint, dass dies Putin dazu veranlasste, das Problem militärisch angehen zu wollen. Was die Rechtsextremen in der Ukraine betrifft, so haben sie im Laufe der Zeit einen Großteil ihres Einflusses verloren. Die rechtsextreme Partei Svoboda hat bis auf einen Sitz alles im Parlament verloren. Die Partei Nationales Korps, die mit dem berüchtigten Azov-Regiment verbunden ist, erhielt nur 2% der Stimmen und schafft es nicht ins Parlament. Innenminister Arsen Avakov, der rechtsextreme Aktivistinnen benutzte, um sich politische Vorteile zu verschaffen, verlor vor einem halben Jahr ebenfalls seinen Posten. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Rechtsextremen nach dem Krieg einen gewissen Vorteil erlangen werden, da der Hass auf Russland aufgrund ihrer Aktionen groß ist und wahrscheinlich auch nach dem Krieg noch anhält. Allerdings wird der Krieg weitgehend als Kampf der Demokratie gegen den Kreml-Diktator wahrgenommen, sodass die Wahrscheinlichkeit einer autoritären Herrschaft in der Ukraine recht gering ist. Kurze Musikpause mit Against All Authority. The Restoration of Chaos and Order. You're free, and freedom is beautiful. And, you know, it'll take time to restore chaos and order, but we will. Chaos and order, the destroyer's gonna be your savior, and your employer, so punch it, get down on your knees, worship the creator of this disease. The world's doing time, don't step out of line, it'll all be fine, just surrender your mind, take part in the crime, fight out with the swine, the burden bodies look so pretty in the night they shine. One minute undeserved, the restoration of chaos and order. Hast du denn die Ukraine als Pufferstaat gesehen und wie denkst du diesbezüglich über eine Antikriegsperspektive? Die derzeitigen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gehen in die Richtung, die ukrainischen NATO-Ambitionen gegen die Wiedereingliederung der besetzten Gebiete in die Ukraine, Sicherheitsgarantien und Reparationen für die von der russischen Armee verursachten Schäden einzutauschen. Die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass diese Position für einen Großteil der ukrainischen Öffentlichkeit akzeptabel ist. Die Umsetzung der Friedensbedingungen zu diesen Konditionen hängt jedoch weitgehend von der Lage in Russland ab, da nur die Gefahr eines internen Dissens aufgrund wirtschaftlicher und militärischer Misserfolge die russischen Behörden zu solchen Zugeständnissen zwingen würde. Viele Linke in der Ukraine, aber auch in Russland und Weißrussland hoffen, dass der militärische Misserfolg Russlands antiautoritäre Revolutionen in den beiden letztgenannten Ländern auslösen wird. Was sind Lugansk und Donetsk? Die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sind Militärdiktaturen unter direkter russischer Kontrolle. Alle mehr oder weniger unabhängigen Führer der Separatistinnen wurden in den vergangenen Jahren getötet, wahrscheinlich von den russischen Sicherheitsdiensten. Der derzeitige Anführer der DNR ist ein ehemaliger Werbefachmann. Offenbar wurde er ausgewählt, weil er keine eigene politische Autonomie besaß. Die Region ist durch Sanktionen vom Rest der Welt abgeschnitten, stagniert wirtschaftlich und lebt hauptsächlich vom Kohleabbau und direkten Finanzhilfen Russlands. Kurz vor dem Konflikt kündigte der Führer der Volksrepubliken die Zwangsmobilisierung der männlichen Bevölkerung an. Es gab Berichte über Männer, die auf der Straße entführt und in die Armee gezwungen wurden. Jetzt werden sie als Infanteristen vor den vorrückenden regulären russischen Truppen eingesetzt. Wie war die Wahrnehmung dieser beiden Regionen vor dem aktuellen Konflikt? Vor 2014 gab es kaum Berichte über separatistische Organisationen in der Donbass-Region. Nur ein paar kleine Gruppen von politischen Aktivisten. Ich hatte immer den Eindruck, dass der Gegensatz zwischen Ost- und West-Ukrainerinnen von der Politik, von den Politikerinnen vorangetrieben wurde, die sich in einigen Regionen einen Wahlvorteil verschaffen wollten. Zumindest die jüngere Generation schien sich nicht sonderlich um diese Spaltung zu scheren. Und nachdem sie 8 Jahre lang in der Nähe des Kriegsgebiets, aber in relativem Frieden gelebt haben, wollten die Menschen in den von der Ukraine kontrollierten Teilen des Donbass definitiv nicht, dass der Krieg auf den Rest der Region übergreift und sie in den nicht anerkannten Republiken unter Sanktionen leben. Deshalb gab es bereits Videos von pro-ukrainischen Versammlungen in den Straßen der von Russland besetzten Städte im Donbass. Die Anerkennung dieser Republiken war wahrscheinlich Teil eines Plans zur Aufteilung der Ukraine in mehrere Länder. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko hatte in seiner Fernsehansprache versehentlich eine Karte gezeigt, auf der das ukrainische Territorium in mehrere Teile aufgeteilt war, wobei er sich auf Annahmen über die pro- und antirussische Stimmung in der Ukraine aus der Zeit vor dem Krieg stützte. Wie ist die russische Kriegsführung? Die Russische Föderation ist aus mehreren Richtungen gleichzeitig in die Ukraine eingedrungen. Nun ist klar, dass sie fast keinen Widerstand erwartet haben und in der Lage sein würden, die wichtigsten Städte in wenigen Tagen einzunehmen und den Rest des Landes in den folgenden Wochen zu besetzen. Es scheint, dass der Krieg unter großer Geheimhaltung vorbereitet wurde, sodass selbst viele Leute die Informationen über oder sogar für den Kreml sammelten, nicht wussten, dass die Invasion bevorstand. Diese Zersplitterung der Informationen führte zu einer völlig falschen Wahrnehmung der Ukraine als ein Land, das die Russen willkommen heißen würde oder zumindest zu viel Angst hätte, sich zu wehren. Im Gegenteil, nach 2014 gingen die Ukrainer stets davon aus, dass die Gefahr einer umfassenden Invasion durchaus real war und bereiteten sich entsprechend vor. Viele Menschen absolvierten eine militärische oder medizinische Ausbildung und legten sich Uniformen, kugelsichere Westen und andere nützliche Ausrüstungsgegenstände zu, die sie mit ihrem eigenen Geld kauften. Nach Kriegsbeginn meldeten sich diese Menschen sofort freiwillig zum Kampf, während andere Geld spendeten oder sich selbst organisierten, um die Kampfeinheiten mit der von diesen Spenden gekauften Ausrüstung zu versorgen, die der Staat ihnen nicht beschaffen konnte. Die Menschen in den besetzten Gebieten begannen, Aktionen des zivilen Ungehorsams zu organisieren und einige von ihnen, vor allem im Norden, traten als Partisanen auf und verbrannten und erbeuteten russische Panzer und andere Fahrzeuge. Die ukrainische Armee wandte die Taktik der aktiven Verteidigung an, manövrierte und organisierte ständig Hinterhalte, was der russischen Armee katastrophale Verluste einbrachte und ihre Invasion in der zweiten Kriegswoche fast zum Erliegen brachte. Leider gab die russische Armee nicht auf und begann mit dem systematischen Beschuss und der Bombardierung ukrainischer Städte aus der Luft, was zu Tausenden von Opfern unter der Zivilbevölkerung führte. Jetzt versuchen beide Seiten Verstärkung zu organisieren, während die Vorstöße zu Lande begrenzt sind. Nach den vielen Infos kurze Pause und wir hören We Don't Need the Army, passend zum Thema von Slime. Fühlst du dich in der Kriegssituation? In den ersten beiden Tagen der Invasion herrschte ein Gefühl, das einer Panik sehr nahe kam. Ich wachte um 5 Uhr morgens auf, weil ich Explosionen hörte, der Himmel war rot gefärbt. Die russische Armee griff ukrainische Militärobjekte rund um Kiew an. Viele Menschen packten ihr Hab und Gut ins Auto und fuhren in Richtung Westen oder versuchten mit Zügen oder Bussen zu entkommen. Und es bildeten sich lange Schlangen vor Geldautomaten, Apotheken und Geschäften. Der nächste Tag war irgendwie noch schlimmer, denn die Nachrichten besagten, dass sich die russischen Panzer den Außenbezirken von Kiew näherten. Ich versuchte mich mental darauf vorzubereiten, dass die Stadt zu einem Ort bösartiger Haus-zu-Haus-Kämpfe werden würde. Aber es scheint, dass eine solche Vorbereitung unmöglich ist. Der nächste Tag brachte jedoch gute Nachrichten. Der russische Vormarsch kam am Stadtrand von Kiew fast zum Stillstand. Zahlreiche Videos zeigten, dass die russische Armee extrem schlecht vorbereitet war und viele Soldaten nicht einmal wussten, warum sie diesen Krieg führen mussten. Die nächsten Tage waren in ein einziges Wechselbad der Gefühle, denn je nach Nachrichtenlage verbesserte und verschlechterte sich die Gefühlslage mehrmals am Tag. Schließlich, nach 3 Wochen Krieg, wurde die emotionale Haltung mehr oder weniger stabil. Es ist immer noch ziemlich schwer, sich auf etwas anderes als die Nachrichten zu konzentrieren. Ich wohne jedoch recht weit von den militärisch bedeutsamen Objekten entfernt, sodass ich mich viel sicherer fühle als viele andere in der Ukraine. Die Menschen, die in den Kriegsgebieten leben müssen, tagelang oder sogar wochenlang in ihren Kellern ohne Heizung, Kommunikation, Lebensmittel und Wasserversorgung überleben, während sie den Artilleriebeschuss hören, der die Städte über ihren Köpfen zerstört. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich fühlen, und ich bezweifle, dass sie das in nächster Zeit erzählen werden. Auch die Menschen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, haben über das, was sie erlebt haben, vorerst geschwiegen. Wie beschreibst du die Repressionen gegen AnarchistInnen und AntifaschistInnen bisher, vielleicht auch schon vor dem Angriff? Ukrainische AnarchistInnen und AntifaschistInnen hatten viele Probleme mit Straßennazis, die versuchten, ihre Veranstaltungen anzugreifen. Oder andere Veranstaltungen wie die der LGBTIQ+-Community. Die Polizei kümmerte sich jedoch nicht sonderlich um die anarchistischen Aktivitäten, abgesehen von einigen Ermittlungen wegen angeblicher Sachbeschädigung, die jedoch nicht zu Verhaftungen führten. In einem anderen Fall versuchte der ukrainische Geheimsicherheitsdienst, einen weißrussischen Anarchisten in sein Herkunftsland abzuschieben, wo ihn die Lukaschenko-Bullen wahrscheinlich ins Gefängnis stecken würden. Der Fall wurde jedoch vor Gericht erfolgreich verteidigt und unser Genosse blieb in der Ukraine. Die Unterstützung der Rechtsextremen bei den Wahlen nahm von Jahr zu Jahr ab und sie verloren bis auf einen alle Parlamentssitze. Auch der ukrainische Innenminister Arsen Avakov hatte vor einem halben Jahr seinen Posten verloren. Er unterstützte rechtsextreme Gruppen, da sie ihm politische Vorteile verschafften. Er hatte ihnen bei den verschiedenen Gelegenheiten erlaubt, Gewalt auf der Straße auszuüben. Polizistinnen verhafteten sie und ließen sie nach ein paar Stunden ohne Anklage frei. Danach trat Avakov im Fernsehen auf und sagte, dass seine Polizei unter seiner Aufsicht die Gewalt erfolgreich verhindert hätte. Mit diesem Schema konnte er sich 7 Jahre lang an der Macht halten. Als sich jedoch immer mehr Skandale um Korruption, Ineffizienz und Brutalität der Polizei häuften, verlieh er schließlich seinen Posten. Nachdem die Rechtsextremen die meisten ihrer Verbündeten in der Regierung verloren hatten, keimte in der anarchistischen Gemeinschaft und in einigen anderen die Hoffnung auf leichtere Zeiten auf. Doch nun droht eine neue Gefahr. Denn die Russinnen werden wahrscheinlich viele politische Aktivistinnen aus dem gesamten politischen Spektrum ins Gefängnis stecken oder sogar töten, sollten sie den ukrainischen Widerstand überwinden. Wie wir in Videos aus vielen besetzten Städten sehen können, kann die Besetzung nur mit roher Gewalt durchgesetzt werden. Die russische Polizei und die Geheimdienste sind bereits vor Ort und entführen Aktivistinnen, die versuchen, den Widerstand zu organisieren. Und in der Nähe von Kharkov hat die ukrainische Armee einen riesigen Konvoi, ca. 35 Autos, russischer PolizistInnen in einen Hinterhalt gelockt und zerstört, beladen mit Schildern, Helmen in ihren Autos und mit einer Menge von Reisewagen. Ich weiß, dass viele AktivistInnen in den westlichen Ländern über ukrainische Nazis besorgt sind, aber alle AktivistInnen in der Ukraine leben, die in der Ukraine leben, wissen, dass die staatlich organisierte Polizeigewalt viel schlimmer ist als jede Anzahl von Straßennazis. Erst recht, wenn sie von völlig unkontrollierbaren Diktatoren wie Putin oder Lukaschenko organisiert wird. Gibt es irgendeine Art von selbstorganisierten Bewegungen? Viele der anarchistischen und antifaschistischen AktivistInnen haben sich den Territorialverteidigungskräften oder sogar der Armee angeschlossen. Einige von ihnen schlossen sich als Gruppe den territorialen Verteidigungskräften an und bildeten einen Zug von antifaschistischen KämpferInnen. Informationen über sie findet ihr unter https://operation-solidarity.org. Andere schlossen sich individuell einer Einheit an, die sie für geeignet hielten. Andere wiederum schlossen sich der Freiwilligenbewegung an. In der Ukraine steht der Begriff Freiwilliger in der Regel für eine Person, die auf gewaltfreie Weise bei einer Aktivität hilft, bei der die Regierung nicht in der Lage ist oder zu langsam ist, Hilfe zu leisten. Einige helfen beim Sammeln von Spenden, andere helfen den Flüchtlingen, wieder andere kaufen wertvolle Ausrüstung für die kämpfenden Einheiten. Die Freiwilligenbewegung ist in der Ukraine recht weit verbreitet und dank ihr konnten viele Menschen humanitäre Hilfe erhalten und aus dem Kriegsgebiet evakuiert werden. Die kämpfenden Einheiten sind mit kugelsicheren Westen, Funkgeräten und Infrarotvisieren besser ausgerüstet als die russische Armee. Ich weiß, dass viele Anarchistinnen in den westlichen Ländern sagen würden, dass es nicht in Ordnung ist, sich den Regierungstruppen anzuschließen. Allerdings kämpften die Anarchistinnen während des Spanischen Bürgerkriegs als Teil der regulären republikanischen Armee und schlossen sich später der Freien Französischen Armee an, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Wir sehen die Situation ganz ähnlich. Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Kriegserklärung deutlich gemacht, dass er die UkrainerInnen als Pseudonation betrachtet und dass alle UkrainerInnen dazu zurückkehren sollten, sich als Russen zu betrachten, was sie nie getan haben. Nun ist jedem klar, dass Putin ein ethnonationalistischer Diktator ist, dem es nur um die offene Eroberung anderer Gebiete und deren Unterwerfung durch Militär und Polizei, die vollständige Kontrolle über die Medien und die Propaganda militärischer Siege aus vergangenen Zeiten geht. All das ist für die anarchistische Bewegung völlig inakzeptabel. Und deshalb haben wir uns entschieden zu kämpfen. Hilfe. Gibt es einen vernünftigen Weg, sie zu leisten? Wir sind allen Bürgerinnen der westlichen Länder dankbar, die den Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen haben. Und es ist auf jeden Fall großartig, das weiterhin zu tun. Wenn ihr euch in der Lage fühlt, die anarchistische Bewegung in ihrem direkten Kampf zu unterstützen, findet ihr auf operation-solidarity.org Möglichkeiten, dies zu tun. Magst du uns noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben? Gerne. Soweit ich weiß, gibt es in den westlichen linken Kreisen eine Menge Whataboutism. Die Ukraine ist schlecht, weil sie der NATO beitreten wollte. Die Ukraine ist schlecht, weil es dort ein Nazi-Azov-Regiment gibt. Der Westen hat sich seine rassistische Haltung bewiesen, indem er weiße ukrainische Flüchtlinge aufnimmt, während er den Nichtweißen die Zuflucht verweigert. Niemand in der NATO-Führung, der wenigstens einigermaßen bei Verstand ist, möchte wirklich einen Krieg mit Russland führen, da Russland über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt. Russland hat Angst vor der NATO-Erweiterung, nicht weil die NATO in Russland einmarschieren will, sondern weil sie Russlands Ambitionen und die direkte Einmischung in benachbarte Länder blockieren wird. Dies geschah 1992 in der Republik Moldau, 2008 in Georgien und 2014 in der Ukraine, ebenso wie die Unterstützung verschiedener Gruppierungen in der Region Mittelasien. Es ist zwar in Ordnung, den westlichen Imperialismus zu kritisieren, aber es ist auch wichtig, die imperialistischen Ambitionen anderer sogenannter Weltmächte zu kritisieren und deren Kriegsverbrechen nicht damit zu entschuldigen, dass die westlichen Mächte mehr Ressourcen haben, um sie zu begehen. Russland war an einer brutalen Militärkampagne in Syrien beteiligt, bei der seine Flugzeuge Städte dem Erdboden gleichmachten, wie sie es heute in der Ukraine tun, und es stellte seine Söldner zur Verfügung und lieferte enorme Mengen an Waffen an verschiedene Regime in Afrika, was jedoch gewöhnlich übersehen wird. Das Azov-Regime bestand vor der umfassenden Invasion aus bis zu 1000 Soldatinnen und jetzt sind es wahrscheinlich noch mehr, da einige ihrer pensionierten Kämpfer zurückkehrten, um sich wieder einzureihen. Die ukrainische Armee verfügt jedoch über mehr als 300.000 Soldatinnen, deren Zahl von Tag zu Tag zunimmt, und vor dem Krieg lebten mehr als 40 Millionen Menschen in der Ukraine. Es sieht also sehr heuchlerisch aus, der Ukraine jegliche Unterstützung zu verweigern, weil ein kleiner Teil ihrer Truppen Nazis sind, während das ganze Land von einem ethnisch-nationalistischen Diktator angegriffen wird, der glaubt, dass sich Millionen von Menschen als Russinnen betrachten sollten. Wie ich bereits sagte, ist es erstaunlich, die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge zu sehen. Und wir sind sehr dankbar dafür. Ich hoffe, dass diese Unterstützung zu einem wertvollen Beispiel wird, dass die Menschen auf der ganzen Welt lehrt, den Flüchtlingen aus anderen Kriegsgebieten rund um den Globus mehr Hilfe zukommen zu lassen. Ganz gleich, woher sie kommen. Ich danke allen für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen aus Kiew. Zum Abschluss des vertonten Interviews, das wir führen konnten mit einem anarchistischen Komaden aus Kiew in den letzten Wochen, hört ihr den Song Mother Anarchia Loves Her Sons in originaler ukrainischer Sprache, ein anarchistisches Lied von Kamerad Kosmos. Через прорез пулемета я ищу пыли врага. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Застрочу огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не грущу. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Только радуюсь убойной силе моего дружка. Видеть я могу спокойно только мертвого врага. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Забота нет, важнее не ее забот. Кони версты рвут наметом, косит красный пулемет. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Анархия, мама, за нас. Анархия, мама, за нас. So, jetzt werde ich euch einen Text vorlesen, der kommt aus der Ukraine von AntifaschistInnen und den wollten wir euch nicht vorenthalten und deswegen lese ich ihn euch vor. Leider sehen wir, dass viele AntifaschistInnen und Linke nicht verstehen, was mit der pro-russischen Republik Luhansk und Donbass, Belarus und Russland auf sich hat, wer ihre Führer sind und welche politischen Perspektiven sie der ganzen Welt anbieten. Lasst es uns klarstellen, die Separatisten von den Volksrepubliken Luhansk und Donbass sind autoritäre Proxystrukturen der Russischen Föderation und sind Teil Putins imperialistischen Plans. Russland ist ein autoritärer imperialistischer Staat, ein Neo-Empire. Moskau ist als Metropole schuld an den meisten lokalen Konflikten. Fragt Aktivisten aus Russland, die im Knast sitzen oder geflohen sind, wie gut Linke und Antifaschisten hier leben. Fragt Geflüchtete aus Tschetschenien, Dagestan, Georgien, Belarus, Russland und anderen Ländern, was Putin und die Russische Föderation sind. Putin, Lukaschenko und die Separatisten aus Donbass und Luhansk sind Autoritäre, die durch und durch autoritäre und faschistische Regime aufbauen. Unterstützung für Russland, Belarus und die Separatisten bedeutet Unterstützung für FaschistInnen. Das antifaschistische Narrativ der Russischen Föderation und die Entnazifizierung sind Lügen und Rechtfertigungen für die Zerstörung von Städten, für Genozide, Vergewaltigung, Folter, Exekution und Plünderung. Mehrere tausend Nazis mit einem minimalen Rückhalt im Sinne der Wahl in einem Land mit 40 Millionen sind weder eine Bedrohung noch ein Grund für eine Invasion. Wenn ihr euch als Linke identifiziert, als AntifaschistInnen, Autoritäre, Libertäre etc., könnt ihr genannte Kräfte und Aktionen nicht unterstützen. Andernfalls verunglimpft ihr unseren Namen und unsere Geschichte. Es besteht kein Zwang, zwischen zwei Imperialismen zu wählen. Es gibt libertäre Alternativen. Wir unterstützen weder Zelensky noch den Nationalstaat. Wir unterstützen nicht die NATO. Ja, es gibt Nazis in der Ukraine sowie in anderen Ländern. Nein, wir brauchen von Putin und anderen Autoritären keine Hilfe dabei, mit ihnen umzugehen. Das machen wir selbst, wenn ihr euch wirklich um Nationalismus, Faschismus schert, hört auf, faschistische Regime zu unterstützen. Fangt an, etwas gegen die pro-russischen Kräfte in euren Ländern zu tun. Unterstützt Antifaschistinnen und Linke in ihrem Kampf gegen Putin. Wenn die Ukraine verliert, ist Europa als nächstes dran. Lang lebe die befreite Ukraine. Sozial, libertär, unabhängig. U-Antifa, Ukrainian Antifa Movement. Чуєш комунальные пахи, и житё тебе возьме в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сёння, и учора, наше место на трёх китах. Не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба у разных краях побывать. Чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакает, и ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, не чакай. Diesen Titel von NRM haben wir nicht umsonst gespielt, denn diese Punkband heißt übersetzt Unabhängige Republik der Träume und durch ihre Nähe zur politischen Opposition in der Ukraine und Belarus wurde die Band mehrmals mit Auftrittsverboten bestraft und sie waren auch Teil der Orangen Revolution. Сталин, редкие дни нас разгадают лучше войны. Мы не належим сами себе, ты не катуй мне, ратуй мне, катуй мне, ратуй мне, катуй мне, ратуй мне, катуй мне, ратуй мне, не катуй мне. Скончится ветер, скончится день. Что нам говорить, не зразуметь. Ты не катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй. Dann gibt es noch ein paar kleine Veranstaltungstipps und Hinweise. Und zwar ist das meiste im Café Noir. Das haben wir schon öfter beworben. Und zwar zum einen eine Lesung von Wendy Nikolatsky am 15.04.2022 um 19 Uhr im Café Noire. Und sie liest aus dem Buch Guck nicht, wer wir heute sind. Dann haben wir nochmal eine Lesung und zwar am 28.04.2022, ein Donnerstag. Der Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr und da liest Dirk Bernemann aus seinem aktuellen Roman Schützenfest und er liest noch Unveröffentlichtes. Ich bin ein Genie, Kämpfer für Frieden und Demokratie. Demokratie braucht den stärksten Mann. Recep Tayyip Erdogan, Darth Vader oder Donald Trump, meinetwegen auch ein Gorilla oder ein Nashorn, Hauptsache Killer, so wie der Kopf da in Manila. Ich glaube nicht jede Scheiße. Okay, ich glaube an Geister, an Sternzeichen, Kornkreise, aber dafür gibt es sehr gute Beweise. Weiß ich von Commander Riker. Glaube nicht das, was sie schreiben. All diese Medien halten dich dumm. Ihre Debatte, schalt bitte um. Halte den Mond. Ich bin unendlich schlau, aber die da oben zwingen mich das Dschungelcamp zu schauen. Staatsfernsehen seh ich kritisch, deswegen nur Russia Today. Alle lügen, nur Jasmin glaub ich, was sie erzählt. Hab es geschafft, das große Spiel zu durchschauen. Ich kann mit meinem Gefühl und Vertrauen. Alles andere ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Nur ich allein hab es geschafft, das große Spiel zu durchschauen. Ich kann mit meinem Gefühl und Vertrauen. Alles andere ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Yeah. Und Internet, Riesenintellekt. Zu Hause sitzen und Dauerkiffen ist der allerbeste Weg zu einem Haufen Wissen. Dadurch, dass ich nichts hier lenk, bin ich narzisstisch gekränkt und möchte, dass man den Zuzug dieser armen Bitches beschränkt. Wenn das keine große Erkenntnis ist, dass es 7 Milliarden Menschen gibt und davon bin ich nicht der Mächtigste. Merkst du nicht, wie ungerecht es ist? Ich schrei einfach mal Rothschild, ich brauch mich nicht damit befassen, was Banken machen. Es reicht, diese eine Familie zu hassen. Zeitung ist doch scheiße, zu viele Seiten, 140 Zeichen reichen. Was soll das heißen? Ich hab die Queerfotze niemals beleidigt. Jede Morddrohung, die ich schreibe, ist nur meine Meinung. Jasmin würde mich verstehen, sie trägt immer heiße Kleidung. Geschafft, das große Spiel zu durchschauen. Ich kann mit meinen Gefühlen vertrauen. Alles andere ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Nur ich allein hab es geschafft, das große Spiel zu durchschauen. Ich kann mit meinen Gefühlen vertrauen. Alles andere ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Geschafft, das große Spiel zu durchschauen. Ich kann mit meinen Gefühlen vertrauen. Alles andere ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Das war's auch schon wieder mit unserer wunderbaren Sendung für den heutigen Tag. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann geht auf radioa.noblux.org. Da findet ihr alle alten Sendungen, könnt ihr da nochmal anhören. Und auch vielleicht Beiträge, die wir gekürzt gespielt haben, aber in voller Länge da sind sie vorhanden und da könnt ihr sie auch anhören. Genau, sonst wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Sonntag oder, wenn es eine Wiederholungssendung ist, einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir hören uns das nächste Mal. Und das ist wie immer am zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr hier auf dem Querfunk 104,8 MHz oder im Livestream unter querfunk.de. Und da habe ich gerade nachgeguckt, das nächste Mal ist der 8. Mai, an dem ihr dann einschalten könnt. Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen?